Gewiss machte er ein paar Scherze, drückte bestimmte Arme, übersah andere, schüttelte einigen überströmend die Hand, anderen kühl, erkannte diesen, ignorierte jenen. Felix hielt lächelnd Handkrawattenknoten bereit. Sollte der Präsident der Republik ihn heute Morgen begrüßen, so wäre kein Zweifel mehr möglich, dass er Felix Maldonado war. Der Präsident begrüßt niemanden, der nicht das ist, was er zu sein vorgibt. Welch eine Lektion für all die, die ihm seine Identität entreißen wollten. Der Albtraum von gestern würde sich in Luft auflösen. Felix suchte die Züge des Präsidenten im Gedächtnis zu behalten, sich an sein Gesicht zu erinnern. Er konnte es nicht. Es ging nicht. Der Präsident litt unter demselben Übel wie Felix. Er hatte kein Gesicht. Er war nur ein Name, ein Titel. Er war Pomp und Aura des Präsidentenamtes. Die Ausstrahlung der Macht. Der Präsident stand nur noch wenige Schritte von Felix Maldonado entfernt.